Leilei, oder? Servus und herzlich willkommen zur Folge 6 von Gabelbissen, dem Podcast von Twieses Kulinarium Blog. Da die heutige Folge am Fasching Dienstag in die freie Wildbahn entlassen wird, habe ich mir gedacht, widme ich sie einem ganz speziellen Thema. Denn wir wissen, Faschingszeit ist, richtig, Krapfenzeit. Und darum werde ich heute ein bisschen über diese wunderbare Süßspeise erzählen. Im Anschluss gibt's nach wie vor ein Rezept. Doch da kann ich jetzt schon verraten, wird's etwas ganz Spezielles geben, das mit Krapfen an sich nichts zu tun hat. Aber im Endeffekt mit der Faschingszeit bzw. mit dem Aschermittwoch. Dazu aber später dann mehr. Kommen wir zunächst mal zu unserer wunderbaren Süßspeise. Wie der Krapfen erfunden wurde, da gibt es zwei Theorien. Die eine bezieht sich auf Wien. Und hier soll die Wiener Bäckerin Cecil im Jahr 1690 die Silikugeln erfunden haben. Und das Ganze soll eigentlich so entstanden sein, dass sie einen Lehrbuben hatte, der sie ständig geärgert hat. Irgendwann hat sie einfach gereicht, hat zu den Teigmassen gegriffen, hat eine Germteigknödel erwischt, also Hefeteig, und hat sie ihm nachgeschossen. Zielen dürfte nicht gerade ihre Stärke gewesen sein, denn den Lehrbuben hat sie nicht erwischt. Der Teig ist stattdessen in einem Topf mit heißem Fett gelandet. Darin wurde der Teig gebacken und ein wunderbarer Duft verbreitete sich in der Backküche. Cecil hat das Ganze probiert und hat es wirklich für gut befunden und so waren die Silikugeln geboren, die angeblichen Vorreiter unserer heutigen Wiener Faschingskrapfen. Die zweite Geschichte führt uns nach Berlin. Hier soll ein Berliner Zuckerbäcker dem Militär zu Ehren ein eigenes Gebäck kreiert haben. Und zwar hat er Germteig genommen und diese in Form von Kanonenkugeln gebracht und im Anschluss in heißem Fett herausgebacken. Ja, und das soll die angebliche Vorversion der heutigen Berliner oder auch Berliner Krapfen genannt gewesen sein. Ob beide Geschichten jetzt wirklich so stimmen und das wirklich die Urformen waren, kann man heutzutage nicht mehr sagen. Wir wissen ja, in der Kulinarik gibt es jede Menge, ich sage einmal, Sagen, zu den, wie etwas erfunden wurde etc. Was man dann mit großer Gewissheit sagen kann, ist, dass bereits die Ägypter ein ähnliches Gebäck hatten. Und zwar hat man hier ein Germgebäck genommen, es in Fett gebacken und mit Mohn und Honig verfeinert. Das Ganze wurde im Anschluss Globuli genannt. Und auch die Römer kannten ein ähnliches Gebäck. Das wurde auf der einen Seite zum Verzehr für Festtage genommen und auf der anderen Seite als Opfergabe. Und das wurde beim Fest für Gott Bacchus geopfert und man nannte es Placenta Bacchiae. Das war eine Germkugel, die mit Sulz gefüllt war und das hat man eben, um diesem Gott milde zu stimmen, geopfert. Und durch Kolonisten kam eine Abwandlung dieses Gebäcks bis nach Vindobanar, dem heutigen Wien, und wurde hier als Kraffe weitergegeben. Und das hat man an Festtagen serviert. Und das kann man sich so ähnlich vorstellen wie die Variante der Ägypter. Also nicht mit Sulz gefüllt, sondern eben mit Mohn und Honig. In Wien gibt es seit dem 9. Jahrhundert ein Gebäck, das den Namen Krapfo hatte. Vielleicht ein kleiner Exkurs. Der Name Krapfen stammt übrigens vom althochdeutschen Krapfo. Und das bedeutet nichts anderes als gebogene Klaue oder Kralle. Man vermutet, das dürfte die ursprüngliche Form gewesen sein. Denn warum sollte man dieses runde Gebäck gebogene Klaue oder Kralle nennen? Ab dem 12. Jahrhundert war der Krapfen übrigens auf dem Speisezettel der Klöster zu finden. Witzigerweise war der Krapfen ein Fastengebäck. Also das kann ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen, denn wenn ich schaue, was so ein Krapfen an Kalorien hat, und dann überlege, das soll ein Fastengebäck sein. Naja, irgendwie habe ich da was Widersprüchliches drinnen, oder? Drum bin ich neugierig geworden und habe ein bisschen recherchiert, um eine mögliche Erklärung zum Ganzen zu finden. Und ich hätte sogar was gefunden. Das hängt übrigens auch damit zusammen, warum der Krapfen in der Faschingszeit serviert wurde. Wir wissen, auf den Fasching folgt eine Fastenzeit bis Ostern. Fastenzeiten hatten früher eine ganz spezielle Bedeutung. Das hat auf der einen Seite jetzt nicht direkt etwas mit Glauben zu tun, nein, die Kirche hat es eingeführt, damit das Volk zu jener Zeit nicht so viel isst, denn von Februar, März angehend waren die Lebensmittelreserven nicht mehr so groß und man konnte einfach das Volk nicht mehr so mit Nahrung versorgen. Darum hat man Fastenzeit eingeführt. So, ist aber genug jetzt religiöser Exkurs, kommen wir lieber wieder zum Krapfen zurück. Normales Brot war natürlich nicht so nahrhaft und so hat die Geistlichkeit dem armen Volk empfohlen, fette Krapfen zu essen. Fett, wie wir wissen, hat genug Kalorien, gibt Kraft und so hat man es geschafft, dass eben die armen Leute und auch Kinder besser durch die Fastenzeit kamen, also jene Zeit, wo die Versorgung an Lebensmitteln nicht so groß war. Und ich nehme an, also ich würde es so interpretieren, dass man es deswegen ein Fastengebäck nennt. Nicht, weil es in der Fastenzeit gegessen wurde, sondern weil man es vor jener Zeit aß, um eben die Fastenzeit zu überstehen. Also überstehen klingt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber damals war es sicherlich so. So, ich würde sagen, kommen wir mal zu den Arten der Krapfen. Denn Geschichtliches haben wir mittlerweile wirklich zur Genüge besprochen, oder? Ich fange mit der ganz, ganz klassischen Variante an. Dem Wiener Faschingskrapfen. Wiener Faschingskrapfen ist ein süßer Germteig, den ich zu einer Kugel forme und in heißem Fett herausbacke. Für richtig würde man hier Schmalz verwenden. Also muss ehrlich sagen, ein Krapfen im Schmalz gebacken ist schon wunderbar vom Geschmack her, aber der kann auch gewaltig viel Kalorien haben. Darum nimmt man in der heutigen Zeit eher ein Pflanzenöl. Vorhin habe ich erzählt, dass die Urform eigentlich nur ein in Fett gebackener Germteig war. Wie kam die ganze Marmelade hinein? Oder was auch in Wien gerne gemacht wird, Vanillecreme oder Nougatcreme oder auch einmal ein Powidl. Das Ganze geht auf den Barock zurück. In dieser Zeit war es Mode, einfach Marmelade zu konsumieren. Die war äußerst beliebt und so kam man auf die Idee, eben diese Marmelade in den Germteig zu spritzen. Das Ganze funktioniert einfach wie folgt. Man macht den Krapfen. Wenn dieser fertig gebacken ist, nimmt man eine Gebäckspritze, sticht in den Krapfen hinein und spritzt angewärmte Marmelade in das Gebäck. Und das war's. Dann kommt noch etwas Staubzucker drüber und man kann den Krapfen fertig essen. Ein wunderbares Rezept zum Wiener Faschingskrapfen findet ihr übrigens bei mir im Blog unter tweezer.at. Einen Link direkt zum Rezept werde ich euch in den Shownotes publizieren bzw. im Beitrag zur Sendung. Das Ganze stammt übrigens von Marille, die bei mir im Blog des Öfteren süße Rezepte veröffentlicht hat. Die etwas einfachere Krapfenvariante wäre ein Bauernkrapfen oder auch Ziehkrapfen genannt. Oder in der Umgangssprache Kirchel. Ein Bauernkrapfen ist eigentlich vom Teig her ident dem Wiener Faschingskrapfen, jedoch nicht von der Form. Das Ganze kann man sich in etwa so vorstellen, dass man einen dünneren Teig hat, der in die Länge gezogen wird und in der Mitte eine Vertiefung. Das Ganze wird klassisch herausgebacken und im Anschluss in der Mitte gefüllt. In der Regel nimmt man hier eine Marmelade, wie zum Beispiel Marillenmarmelade oder auch gerne eine Ribiselmarmelade. Beziehungsweise in Tirol hat man eine ganz spezielle Variante. Denn hier wird der Bauernkrapfen mit Sauerkraut gefüllt. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie probiert, aber ich kann mir vorstellen, dass das sicher gut schmeckt. Ich nehme auch an, dass hier der Krapfen nicht mit Zucker bestreut wird, weil Sauerkraut und Zucker, naja, das stimmt mich halt doch ein bisschen skeptisch. Eine weitere Variante wäre der Spagatkrapfen. Der Spagatkrapfen hat eigentlich mit den beiden vorigen nicht mehr so viel zu tun, außer dass er ebenfalls ein Fettgebäck ist, sprich in Fett herausgebacken. Beim Teig verwendet man hier nicht einen Germteig, also sprich Hefeteig, sondern einen Mürbteig bzw. teilweise wird auch Blätterteig verwendet. Das Ganze läuft wie folgt ab. Ich nehme meinen Mürbteig und lege ihn auf ein dickes Stück Holz. Das Ganze fixiere ich dann mit einem Spagat, darum her Spagatkrapfen. Und dieses Gebilde unter Anführungszeichen backe ich im Fett heraus. Danach löse ich ihn runter von meinem Holzstück und kann ihn mit Staubzucker, Schlagobers und frischen Früchten servieren. Heutzutage gibt es natürlich eigene Geräte dafür. Man braucht kein Holzstück mehr, keinen Spagat, sondern gibt es eine eigene Spagatkrapfenzange. Diese Krapfenvariante ist übrigens typisch für die Steiermark und wird hier gerne serviert. Eine weitere spezielle Variante wäre auch der Powidlkrapfen. Powidlkrapfen ist ähnlich, sage ich mal, dem Wiener Faschingskrapfen, nur in der Form unterscheidet er sich zunächst. Und zwar können der normale Krapfen ist eher rund, aber dieser ist von der Formgebung her eher oval. Gefüllt, wie der Name vermuten lässt, mit Powidl. Powidl, nur kurz zur Erklärung, ist eine Art Zwetschgen, sprich Pflaumenmus. Ziemlich lang eingekocht, von der Farbe her bräunlich, sehr süß, aber total gut. Für solche Krapfen, Germknödel etc. etc. wunderbar geeignet. Wenn ich diese Süßspeise gefüllt habe mit meinem Powidl, wählt sich das Ganze noch in Zimtzucker. Und das war's. Eine ebenfalls mit dem Krapfen verwandte Art wären gebackene Mäuse. Das klingt vielleicht im ersten Moment jetzt, boah, was will uns der jetzt erzählen? Der isst Mäuse? Nein, natürlich nicht. Gebackene Mäuse ist eine spezielle Wiener Süßspeise. Hier handelt es sich einfach um einen Germteig, den ich in eine spezielle Form bringe. So auf der einen Seite eine Kugel, die in gewisser Weise eine Art Schwarz bekommt. Und das backe ich anschließend in heißem Fett heraus und serviere es mit Staubzucker. Und eben weil es eine Kugel ist und so einen kleinen Schwanz hinten hat, spricht man von gebackenen Mäusen. Hat nichts mit Tieren zu tun, rein vegetarisch, wunderbar und süß. In Österreich gibt es auch noch jede Menge andere Krapfen, die aber eigentlich mit der Urform nichts zu tun haben, sondern einfach nur den Namen tragen. Und eine spezielle Variante, die auch sehr, sehr gut zum Fasching passt, möchte ich euch noch vorstellen. Ich persönlich, muss ich gleich sagen, mag die total gern und kann sie wirklich nur jedem empfehlen. Die Rede ist vom Bunschkrapfen oder wie man im Wiener Raum üblicherweise sagt, dem Bunschkrapferl. Diese Süßspeise baut auf Biskuitteig auf. Das Ganze ist von der Form ein Würfel. Der Boden des Würfels sowie der obere Teil bestehen aus eben dem bereits genannten Biskuitteig. Und dazwischen befindet sich eine spezielle Masse aus Teigresten, Marmelade, Rum oder auch Punsch. Das Ganze wird abgerührt und eben zwischen die zwei Teigmassen gefüllt. Und zu guter Letzt wird das nochmal in einer rosa Glasur überzogen. In Österreich ist die bekannt als Punschglasur und einfach typisch für dieses Süßgebäck. Und vielleicht noch eine kleine Anekdote am Rande. Punschkrapferl ist im Wiener Dialekt übrigens auch eine scherzhafte Bezeichnung für einen sozialdemokratischen Politiker. Also nicht für einen speziellen, sondern jemand, der bei dieser Partei Politiker ist. Aber das eben nur als kleine Bemerkung am Rande. Es gäbe natürlich noch jede Menge andere Krapfenarten. Wie zum Beispiel ein Brandteigkrapferl. Aber da möchte ich ehrlich gesagt nicht mehr darauf eingehen, denn ich möchte zum heutigen Rezept kommen. Eingangs habe ich bereits erwähnt, dass das heutige Rezept sich nicht mit Krapfen befassen wird. Das hat auf der einen Seite den Grund, da Marille bei mir im Blog, wie bereits erwähnt, ein wunderbares Faschingskrapfenrezept publiziert hat. Und ehrlich gesagt, das möchte ich jetzt nicht unbedingt vorlesen, da könnt ihr gerne selbst einmal reinschauen. Und wenn ihr Lust habt, das natürlich gerne nachbacken. Und der zweite Grund wäre folgender. Die Folge erscheint, wie bekannt, an einem Dienstag. Diesmal Faschingdienstag. Und was folgt da für ein Tag darauf? Richtig, der Aschermittwoch. Und an jenem Tag gibt es in Österreich einen wunderbaren kulinarischen Brauch, nämlich den Heringschmaus. Und ich habe mir gedacht, nach so viel Zucker könnte man doch ein bisschen etwas Deftigeres, Herzhafteres benötigen. Und was eignet sich da mehr als diese wunderbare traditionelle Speise Heringssalat? Denn irgendwie ist die Sendung auch so ein kleines Fasching-Special und Heringssalat gehört so zum Fasching dazu, wie eben der vorher erwähnte Punschkrapfen und auch der Wiener Faschingskrapfen. Die Mengenangaben beziehen sich wieder auf 4 bis 5 Personen. Und zwar benötigen wir 6 große Salzheringe. Alternativ kann man hier aber auch Russen bzw. in Deutschland bekannt als Bismarck-Heringe verwenden. Also sprich eingelegte Heringe. Das hat auch mitunter ein paar kleinere Vorteile, aber dazu später mehr. Des Weiteren benötigen wir 1 Kilogramm festkochende Kartoffel. Hier würde ich persönlich Kipferl empfehlen, aber auch Dieter wäre eine wunderbare Kartoffel für dieses Gericht. Weiters wird benötigt 2 fein gehackte Zwiebeln, 150 ml Sonnenblumen- oder Maiskeimöl, 300 ml Sauerrahm, etwas Rindsuppe, 75 Gramm Kapern, Estragon-Essig, alternativ könnt ihr auch einen normalen Tafelessig nehmen oder einen Hesperidenessig, einen Kräuteressig. Wie es euch beliebt, da will ich niemandem eine Vorschrift machen. Und außerdem benötigen wir noch ein paar Lorbeerblätter, Salz und Pfeffer. Die Liste der Zutaten könnt ihr wie gewohnt im Beitrag zur aktuellen Folge unter tweezer.at nachlesen bzw. in den Shownotes. Kommen wir zur Zubereitung. Wenn ihr Salzheringe verwendet, müsst ihr diese mindestens 12 Stunden, bevor ihr das Rezept macht, wässern. Besserweise ein bisschen länger, sagen wir so im Bereich von 12 bis 15 Stunden. Eventuell muss man die Fischteile auch danach etwas entschuppen, weil Schuppen in der Speise ist ja nicht gerade sehr, sehr lecker. Sollte man Russen verwenden, fällt das Ganze weg. Die liegen in keiner Salzlake, sondern in so einer Essigmarinade etc. Und die kann man im Endeffekt sofort verwenden. Noch eine kleine Anmerkung. Wenn ihr Russen verwendet, nehmt nicht 6 Stück, sondern vielleicht 12 oder gar 14. Man kann ruhig auch noch ein bisschen mehr nehmen, je nachdem wie fischig man es haben möchte. Egal für welche Variante ihr euch entschieden habt, die Filets müsst ihr zunächst in mundgerechte Stücke schneiden. Danach setzen wir etwas Salzwasser auf und kochen unsere Kartoffel schön bissfest. Diese werden im Anschluss geschält und in Scheiben geschnitten. Hier möchte ich noch einen kleinen Tipp geben, schneidet die Scheiben nicht so dick, weil das tut dem Salat nicht gut. Lieber ein bisschen dünner, ist fürs Ganze meines Erachtens um einiges besser. Nun nehmen wir etwas Marinade, wenn wir Russen bzw. Bismarckherige verwendet haben, oder etwas vom Einweichwasser. Und das Ganze vermengen wir mit der Rindersuppe, dem Sauerrahm, dem Öl, Essig, den fein gehackten Zwiebeln, den Kapern, die kann man nebenbei angemerkt auch noch ein bisschen hacken, wenn ihr sie nicht im Ganzen haben wolltet. Und das mischt ihr schön durch und im Anschluss schmeckt ihr es mit Salz und Pfeffer ab. Nun nehmen wir unsere Heringstücke und die Kartoffeln und vermengen das Ganze in einer schönen Schüssel. Und im Anschluss kommt die Marinade darüber. Und hier müsst ihr wirklich darauf achten, dass wirklich alles schön bedeckt ist. Das muss ja schön durchziehen können und soll auch ein bisschen, sagen wir mal, konserviert werden in der Marinade. Noch ein kleiner Tipp am Rande. Es ist kein Problem, wenn man etwas mehr von der Rindersuppe verwendet, denn die Kartoffeln nehmen ja doch einiges davon auf und da kann es sein, dass am nächsten Tag der Salat schon etwas unter Anführungszeichen trocken ist. Ich persönlich bin ja eher der Fan von einer schönen sämigen Sauce und von daher kein Problem, wenn man mal ein bisschen mehr von der Rindersuppe verwendet. Bevor das Ganze jedoch zum Durchziehen in den Kühlschrank wandert, heben wir noch ein paar Lorbeerblätter unter. Hier würde ich sagen, sollten 3 bis 4 Stück durchaus ausreichend sein. Ja, das Ganze decken wir mit Klarsichtfolie ab und stellen es über Nacht in den Kühlschrank, damit man so eine ungefähre Vorstellung von der Zeit hat. So 8 bis 12 Stunden sollte ein Heringssalat durchziehen können. Am nächsten Tag serviert ihn einfach ganz klassisch mit einer schönen Semmel oder ein paar Scheiben Schwarzbrot. Und das war's. Ganz einfaches Rezept. Und ich habe mir sagen lassen, dass das angeblich die klassische Wiener Zubereitungsart ist. Vom Heringssalat gibt es etliche Varianten. Man kann ihn mit roten Rüben, sprich roter Beete machen. Mit diversen Gemüsen wie Erbsen oder Kohlrabi oder ja. Da kann man wirklich total viel machen, sehr kreativ sein. Aber das, was ich euch vorgestellt habe, war wie gesagt die angeblich klassische Variante von Wien. Ich hoffe, ich konnte euch wieder einiges Neues erzählen und würde mich freuen, wenn ihr auch wieder in der nächsten Folge dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen. Servus!